Für wahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist Al-Masih, der Sohn Mariams, wo doch Al-Masih selbst gesagt hat, O Kinder Israels, dient Allah, meinem Herrn und eurem Herrn. Wer Allah etwas beigesellt, dem verbietet für wahr Allah das Paradies, und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Die Ungerechten werden keine Helfer haben.